Die DEVK-Außenministerium organisierte am 15. Mai ein Briefing für die diplomatischen Vertreter der ASEAN-Länder in der DEVK. Daran beteiligten sich die außerordentlichen und bevollmächtigten Botschafter von Vietnam, Laos, Indonesien und der Geschäftsträger AI von Kambodscha in der DEVK. Park Jong-hak, Leiter der zweiten Asienabteilung des Außenministeriums, informierte über die äußerst gefährliche Lage infolge der derzeitigen feindseligen Korea-Politik der USA und über den diesbezüglichen prinzipiellen Standpunkt Koreas. Er sagte, die USA erhöhen einerseits das Grad des militärischen Drucks auf Korea unter ständigen Einsatz philoatomaren strategischen Vermögen und zwingen andererseits offen unter Ausnutzung der Korea-Sanktionsresolutionen die anderen Länder zum Abbruch der diplomatischen Beziehungen zu unserem Land oder deren Degradierung. Der Zwang der USA an die anderen Länder zum Abbruch der diplomatischen Beziehungen zur DEVK oder deren Degradierung unter Missbrauch und erweiterter Auslegung der Korea-Resolutionen, die an Gesetzmäßigkeit, Moralität und Unparteilichkeit verloren haben, ist eine schwere Verletzung der Souveränität und Einmischung in die inneren Angelegenheiten eines souveränen Staates, was auch dem Ideal von ASEAN unter anderem Souveränität, Gleichberechtigung, gegenseitige Achtung und Nicht-Einmischung in die inneren Angelegenheit widerspricht. Korea werde als eine wirkliche Atommacht den Frieden und die Stabilität auf der koreanischen Halbinsel und in der Region sichern und sich alle Mühe geben, die Beziehungen der Freundschaft und Zusammenarbeit zu den ASEAN-Ländern mit langer Geschichte und Tradition auszubauen und weiterzuentwickeln. Der große Erfolg im Testschuss der strategischen ballistischen Boden-Boden-Mittel- und Langstreckenrakete Fassung 2 am 14. Mai unter der Leitung von Genossen Kim Jong-un hat eine wichtige und besondere Bedeutung für die Gewährleistung des Friedens und der Stabilität auf der koreanischen Halbinsel und in der Region. Die DEVK ist dazu bereit, darauf zu reagieren, wenn sich die USA wagemutig für militärische Operationen gegen sie entscheiden werden. Die Republik wird ununterbrochen noch mehr die höchst präzisen und verschiedenartigen nuklearen Waffen und Angriffsmittel produzieren und notwendige Vorbereitung auf Test forcieren, bis die USA und ihre Anhänger bei Sinnen sind und richtige Wahl treffen. Die diplomatischen Vertreter der ASEAN-Länder, die am Briefing teilnahmen, zeigten ihr Verständnis für den prinzipienfesten Standpunkt der DEVK zur gegenwärtigen Situation auf der koreanischen Halbinsel.